Hörübung zu Kapitel 1, Abschnitt A. Thema: Wetterfühligkeit. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen bei unserer heutigen Gesprächsrunde zum Thema Wetterfühligkeit. Ich möchte Ihnen zunächst meine Gäste vorstellen. Da ist zum einen Dr. August Schirmer von der Technischen Hochschule in Zürich. Herr Schirmer ist Physiker und beschäftigt sich seit langem mit einem wissenschaftlichen Beweis für das Phänomen der Wetterfühligkeit. Zu meiner Linken sitzen Frau Dr. Hilde Kaufmann, die sich als Medizinerin mit der Wetterfühligkeit beschäftigt hat, und Herr Frank Massernetz vom Deutschen Wetterdienst. Die Rede ist heute vom Wetter, das heißt genau gesagt, geht es um die Frage, ob wir Wetter spüren können. 35,3% der Deutschen gehen davon aus, dass das Wetter Einfluss auf ihre Gesundheit hat. Die Beschwerden reichen von leichten Kopfschmerzen bis hin zur Arbeitsunfähigkeit oder zu totaler Lebensunlust. Aber hat eine Kopfschmerzattacke tatsächlich etwas mit einer heranziehenden Kaltluftfront zu tun und nicht vielleicht mit dem Stress im Büro? Studien zur Wetterfühligkeit des Menschen gibt es viele. Die Aussagekraft dieser Studien aber ist in der Regel dürftig. Nehmen wir zum Beispiel einen x-beliebigen Hochdrucktag, an dem die Sonne scheint. Wegen der stärkeren UV-Strahlung wächst zugleich das Hautkrebsrisiko. Dennoch würde niemand behaupten, dass Hochdruck Hautkrebs verursacht. Und genau da liegt das Problem. Treten körperliche Beschwerden gehäuft bei bestimmten Wettererscheinungen auf, ist dadurch noch keineswegs bewiesen, dass die Ursachen für die Leiden tatsächlich beim Wetter liegen. Man kann nicht einen Anstieg von bestimmten Krankheitssymptomen automatisch mit der Wetterlage in Beziehung setzen. Das genügt für einen wissenschaftlichen Beweis nicht. Herr Dr. Schirmer, Sie haben aber in den 70er Jahren eine Studie zum Einfluss des Wetters auf 200 Mitarbeiter eines Unternehmens vorgelegt. Und Sie sind meines Wissens zu einem interessanten Ergebnis gekommen. Immer wenn der Luftdruck schwankte, kam es zu deutlichen Veränderungen in der Befindlichkeit Ihrer Testpersonen. Das stimmt. Wir haben damals die Testpersonen ihr tägliches Befinden in einen Fragebogen eintragen lassen. Für einen wissenschaftlichen Beweis zählen aber keine subjektiven Einschätzungen. Wir brauchen dafür handfeste medizinische Daten. Wir suchen unsichtbare Faktoren, bei denen sich ein Zusammenhang mit dem Wetter statistisch nachweisen lässt. Die meisten Studien, die bis heute vorliegen, beschäftigen sich noch immer mit den direkten Folgen des jeweils herrschenden Wetters. Und die sollte man auch nicht unterschätzen. Denken wir zum Beispiel an die Hitzetoten des Sommers 2003. Frau Dr. Kaufmann, Sie haben sich mit dem Thema Hitze doch intensiver beschäftigt. Ja, wir haben 2,8 Millionen Todesfälle in einem Zeitraum von 10 Jahren untersucht und festgestellt, dass Hitzestress bei hohen Temperaturen und Windstille die Sterbefälle um 25% erhöht. Der Sommer 2003 hat nach neuesten Berechnungen in den europäischen Ländern 35.000 Todesopfer gefordert. In Deutschland sind rund 7.000 Menschen der Hitze zum Opfer gefallen, in Frankreich über 14.000. Wenn sich die äußere Temperatur ändert, versucht der Organismus, seine Temperatur auf 37 Grad Celsius zu halten. Vor allem untrainierte Personen mit schwachen Gefäßen und Muskeln sind dann gefährdet. Deshalb sind die meisten Opfer unter älteren Menschen, sehr jungen Menschen und chronisch Kranken zu beklagen gewesen. Können in solchen Momenten sogenannte biometeorologische Prognosen, also Prognosen, bei denen Risikogruppen zur Vorsicht aufgerufen werden, helfen? Wir alle kennen diese Art von Prognosen aus den Wettersendungen des Fernsehens. Meiner Ansicht nach können nur gezielte Therapien helfen, eine Bewegungstherapie oder die Aufklärung über die richtige Bekleidung bei bestimmten Wettererscheinungen. Solche Prognosen über Gefährdungen halte ich für nicht effektiv. Was nützt es einem Asthmakranken, wenn er erfährt, dass er heute besonders gefährdet ist? Vielleicht bekommt er dann vor lauter Angst schon einen Anfall. Dem möchte ich gern widersprechen. Nach meiner Meinung kann es nichts schaden, wenn sich Menschen auf bestimmte wetterbedingte Belastungen einstellen können. Es ist doch möglich, auf diese Weise Risiken zu minimieren. Das sogenannte Medizinwetter, wie es in manchen Wetterberichten verkauft wird, zielt doch hauptsächlich auf die Erhöhung von Einschaltquoten und auf gewisse Show-Effekte ab. Richtig ist natürlich, das möchte ich gerne zugeben, dass das Wetter nur eine Einflussmöglichkeit von vielen auf die Gesundheit ist. Es ist trotzdem wichtig, dass der Wetterdienst vorsichtige Empfehlungen formuliert. Zum Beispiel, dass bei einer hohen Wärmebelastung ältere Menschen den Aufenthalt in der direkten Sonne und körperliche Belastungen vermeiden sollten. Bei einigen Menschen scheint es nicht selbstverständlich zu sein, dass sie sich bei praller Sonne in den Schatten stellen. Da sind die Tiere klüger. Die Esel zum Beispiel suchen mittags schattige Stellen. Vieles, was die Menschen aufs Wetter schieben, könnten sie durch ihr eigenes Verhalten ändern. Vielleicht könnten wir noch einmal auf die Wissenschaft zurückkommen. Wie sehen Sie die Zukunft der Forschung auf diesem Gebiet? Die Forschung steht noch ganz am Anfang. Immerhin gibt es jetzt eine erste interdisziplinäre Arbeitsgruppe, in der Physiker, Mediziner und Meteorologen gemeinsam am Phänomen der Wetterfühligkeit forschen. Ein Schwerpunkt der Arbeit gilt den elektromagnetischen Impulsen, die bei Gewitter entstehen und die, wie man weiß, zum Beispiel beim Radio akustische Störungen verursachen. Interessant ist, welchen Einfluss solche elektromagnetischen Impulse auf den Körper des Menschen haben könnten. Wann können wir mit Ergebnissen rechnen? Fundierte Ergebnisse werden sicher erst in einigen Jahren vorliegen. Ich danke Ihnen für das Gespräch. Ich möchte gerne noch unsere Zuhörer darauf aufmerksam machen, dass unsere drei Studiogäste in der nächsten Stunde im Chatroom unter der Internetadresse www.deutscherrundfunkbrandenburg.de für Fragen zur Verfügung stehen.